Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Idee ist alt und von Aristoteles. Wer andere mit seiner Rede überzeugen will, braucht Ethos, Logos und stimmungsvolles Pathos. Das Spiel mit den großen Gefühlen nutzen Politiker noch heute. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Pathos. Pathetisch, pathologisch, patient, passiv. All das steckt in diesem einen Wort. I have a dream that one day on the red hills. Passien ist das griechische Verbum, das Leiden, erfahren bedeutet. Und das davon abgeleitete Substantiv to pathos heißt in erster Linie das Erleiden, das Erfahren von etwas, also das Gegenteil von Tun. Professor Markus Janka, Professor für klassische Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von daher leiten sich dann die sekundären Bedeutungen dieses Begriffes ab. Also das Leiden, die Leidenschaft, das Gemüt, das Gefühl, der Überschwang. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice. Einerseits das Pathos positiv ist ein Enthusiasmus für eine Sache, eine tiefe innere Beteiligung an etwas, die dann auch über die Macht der Rede nach außen wirken kann. Und auf der anderen Seite gibt es den negativen Pathos-Begriff, der mit Überschwang, mit Bombast, mit Übertreibung, mit Überzeichnung, auch mit Verführung und Demagogie zu tun hat. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Die Idee des Pathos ist alt. Der Grieche Aristoteles beschreibt in seiner Rhetorik ausführlich, wie erfolgreiche Redner Pathos zum Einsatz bringen, um ihre Ziele zu erreichen. Pathos als rhetorisches Verfahren, neben Ethos, der Gesinnung bzw. Glaubwürdigkeit des Sprechers, und Logos, der logischen Beweisführung der Argumente. Die durch Überlegung gewonnenen Überzeugungsmittel sind von dreierlei Art. Entspringen nämlich entweder der Gesinnung des Redenden oder wollen den Hörer irgendwie beeinflussen oder beruhen als Beweis oder Scheinbeweis in der Überlegung selbst. Den Hörer beeinflusst man, wenn man ihn durch die Rede zu einer Leidenschaft hinreißt. Dann fällt man seine Entscheidung anders, wenn man traurig ist, als wenn man froh ist, anders, wenn man liebt, als wenn man hasst. Für Aristoteles ist das Pathos weder positiv noch negativ. Es ist einfach ein Mittel zum Zweck. Ziel der Rede ist es, die Zuhörer im Sinne des Redners zu überzeugen. Die Richter im Gerichtssaal, die Kunden auf dem Marktplatz, das Volk in der Volksversammlung. Dafür spielt der Redner auf der Gefühlsklaviatur seiner Zuhörer. Zorn, Hass, Neid, Eifersucht. Aristoteles analysiert sie alle. Dann erst, wenn Art und Gewicht der Tat klar liegen, kann man den Hörer in eine bestimmte Stimmung versetzen. Mitleid, Entrüstung, Zorn, Hass, Neid, Eifersucht, Streitlust. Hauptsache, das Gegenüber wird ordentlich beeinflusst. Und das funktioniert niemals ohne die ganz großen Gefühle. Pathos eben. Der Tag wird kommen, an dem das Brandenburger Tor nicht mehr an der Grenze liegt. Willy Brandt, regierender Bürgermeister von Berlin, 1959. An jener Grenzlinie, die mitten durch unsere Familien geht, die das Volk zerreißt, die unser Berlin aufspaltet, bis jener Tag kommt, bitten wir, rufen wir, fordern wir, macht das Tor auf, macht Schluss mit der widernatürlichen Spaltung. Die deutsche Teilung, 1961 die Mauer, die Spaltung des Landes ist die Wunde der deutschen Geschichte nach 1945. Hier sind große Worte immer noch angebracht, selbst nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer Zeit, die sich ansonsten eher durch große Nüchternheit in der Sprache auszeichnet. Das edle, echte Pathos erzeugt der Augenblick. Das heißt, wenn es dem Redner gelingt, wirklich die Zuhörer anzusprechen, situationsgerecht und genau adressatengerecht die Mittel einzusetzen, dann ist das gutes Pathos. Der Altphilologe Markus Janka beobachtet heute wieder ein Comeback der großen Gefühle. Es sind natürlich die medialen Spektakel, die Hollywood-Blockbuster, in denen wir eine Rückkehr des großen Pathos, insbesondere seit im neuen Millennium sehen. Also insbesondere seit dem Epochenjahr 2001, kann man ja sagen, in dem ausgerufenen Kampf gegen den Terror hat sich die den Hollywood-Film prägende amerikanische Kultur ganz stark auf eine pathetisch konnotierte Selbstvergewisserung belegt. Der Angriff der islamischen Terrororganisation am 11. September 2001 erschütterte die Welt und sorgte für Bilder, die aus einem Hollywood-Film entnommen schienen. Zwei Flugzeuge rasten in das World Trade Center von New York. Die beiden brennenden Türme der Twin Towers wurden zum Symbol der Verletzlichkeit der westlichen Welt. Ein wahrhaft pathetischer historischer Moment. Und der erforderte pathetische Worte. Präsident George W. Bush verkündete in seiner Rede zur Lage der Nation den Kampf Amerikas gegen die Schurkenstaaten Iran, Irak, Nordkorea, den Kampf gegen die Achse des Bösen. Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. And their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Ich werde für unser Land kämpfen. Sieh bloß zu, dass du zurückkommst zu uns beiden, ja. Pearl Harbor von 2001. Regisseur Michael Bay zelebriert in seinem Film den Angriff der japanischen Flieger auf den amerikanischen Luftstützpunkt in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. Dies war der Auslöser für den Kriegseintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Breite Schlachtszenen, brennende Schiffe, verzweifelte Soldaten, massenhaft Tote. Bay inszeniert den Film als Spektakel zwischen Gut und Böse, zwischen Amerika und seinen Feinden. Er appelliert an Werte wie Patriotismus und Heldentum. Am Ende greifen die amerikanischen Piloten in einer aussichtslos erscheinenden kühnen Schlacht Tokio an. Der Gegenangriff gelingt. Pearl Harbor ist die filmische Antwort auf George W. Bushs Axis of Evil. Pathos steht hier im Dienste vaterländischer Ideen. Oder sollte man eher sagen Ideologie? Sie können natürlich dieses rhetorische Mittel für ganz unterschiedliche Zwecke einsetzen. Sie können da Geschichten von Freiheit und großer Liebe und liberalen Ideen erzählen. Oder Sie können auch erzählen davon, wie Helden sich für ihre Nation opfern, wie in Kriegsfilmen und Actionfilmen wie Pearl Harbor. Und das heißt, das Mittel ist erstmal neutral. Welche große Idee damit verbunden wird, hängt dann vom jeweiligen Film ab, manchmal auch vom Genre. Der Filmtheoretiker und Literaturwissenschaftler Christian Schmidt untersucht in seinem Buch Kinopathos mithilfe der aristotelischen Rhetorik die großen Gefühle im Gegenwartsfilm. Analog zur Rede setzt auch der Film auf bestimmte Verfahren, um Pathos zu erzeugen. Dabei helfen starke Bilder. Ihre Bedeutung geht über das eigentlich Dargestellte hinaus. In Pearl Harbor melden sich die beiden jugendlichen Helden Rafe und Danny inmitten des Infernos zum Blutspenden. Ihr Blut wird mangels Alternativen in Coca-Cola-Flaschen gesammelt. Ein Sinnbild des amerikanischen Patriotismus. Da wird ein kleines, nebensächliches, Alltagsdetail eigentlich ausgewählt, um diese große Geschichte des Opfers für die Nation zu erzählen. Denn wer Blut in Coca-Cola-Flaschen füllt, der wird sich sicherlich auch für sein Land opfern wollen im Krieg. Da werden natürlich Feindbilder erschaffen, ne? Also die bösen Japaner gegen die Opfer Amerikaner, die sich dann aber wehren. Das ist auch ganz wichtig beim Pathetischen, dass man dieses passive Erleiden, was in diesem Film auch nochmal gezeigt wird, als Kriegsangriff, dass man das überwindet. Das kann man bis zu Schiller zurückführen, dass man da Widerstand leistet. Friedrich Schiller, der die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtete, ist einer der zentralen Theoretiker des Pathetischen in der deutschen Klassik. Schiller betrachtet Pathos nicht mehr wie Aristoteles bloß als Technik, als Verfahren, um den Zuhörer im eigenen Sinne zu beeinflussen, vielleicht sogar zu manipulieren. Das pathetisch Erhabene, wie es bei Schiller heißt, steht im Dienste der Idee der Freiheit. So schreibt er in seinem Aufsatz über das Pathos: Darstellung des Leidens als bloßes Leiden ist niemals Zweck der Kunst, aber als Mittel zu ihrem Zweck ist sie derselben äußerst wichtig. Nur der Widerstand, den es, das Leiden, gegen die Gewalt der Gefühle äußert, macht das freie Prinzip in uns kenntlich. Pathos muss da sein, damit das Vernunftwesen seine Unabhängigkeit kundtun und sich handelnd darstellen kann. Allerdings, und da steht Schiller den Hollywood-Blockbuster-Regisseuren beim Griff in die Gefühlskiste in nichts nach, soll der tragische Künstler schon ordentlich hinlangen, um das Leiden seiner Helden in Szene zu setzen. Er muss gleichsam seinem Helden oder seinem Leser die ganze volle Ladung des Leidens geben, weil es sonst immer problematisch bleibt, ob sein Widerstand gegen dasselbe eine Gemütshandlung, etwas Positives, und nicht vielmehr etwas Negatives und ein Mangel ist. Die Schillerschen Helden sind wie die Kinohelden von Pearl Harbor stark, leidenschaftlich und kühn. In Maria Stuart etwa inszeniert der Dichter die Begegnung zwischen den beiden Widersacherinnen im Kerker, zwischen der wahrhaft leidenschaftlichen katholischen Maria Stuart und ihrer Schwester, der eiskalten, machthungrigen Elisabeth, Königin von England, als spannenden Showdown. Für Maria geht es um die nackte Existenz. Für Elisabeth könnte es um die Größe der Gnade, die Freiheit der Vergebung gehen. O Gott im Himmel, mein Alles hängt, mein Leben, mein Geschick an meiner Worte, meiner Tränenkraft. Löst mir das Herz, dass ich das Eure rühre. Wenn ihr mich anschaut mit dem Eisesblick, schließt sich das Herz mir schaudernd zu. Der Strom der Tränen stockt und kaltes Grausen fesselt die Flehensworte mir im Busen an. Was habt ihr mir zu sagen, Lady Stuart? Ihr habt mich sprechen wollen. Also diese große Idee der Freiheit, die Schiller so hochhält, die ist eigentlich bis heute ja wichtig geblieben und wird auch immer wieder in Filmen bemüht. Titanic, 1997. Die Titanic wurde auch das Schiff der Träume genannt. Regisseur James Cameron flicht in die Geschichte des Schiffsunglücks die Liebesgeschichte zweier fiktiver Figuren ein. Die Liebe zwischen dem Upper-Class-Girl Rose und dem verarmten Künstler Jack. Eine klassische Mésalliance. Die beiden lernen sich bei der Schiffspassage von Europa nach USA kennen. Liebespathos verbindet sich mit Freiheitspathos. Die schöne Kate Winslet und der jugendlich stürmische Leonardo DiCaprio stehen im Sonnenuntergang vorne am Bug. Sie breiten gemeinsam die Arme aus und scheinen zu fliegen, einer besseren Zukunft entgegen. Ich verspreche es. Wenn man sich das anschaut und genauer nachdenkt darüber, warum ist es denn pathetisch, warum wird man da ergriffen, dann liegt es daran, dass der Film bestimmte Mittel aufwendet, um die Bedeutung der Szene zu vergrößern. Es geht ja nicht einfach darum, dass da ein Pärchen auf dem Schiff steht und sich den Sonnenuntergang anschaut, sondern die Kamera beginnt plötzlich sich loszulösen, umkreist die beiden. Es gibt Großaufnahmen, der Sonnenuntergang wird farblich inszeniert und ins Bild gerückt. Wenn man sich den Film jetzt insgesamt anschaut, dann verweist die Szene auf große Ideen, wie zum Beispiel die Idee der Befreiung, der Freiheit. Aber auch Pathos-Kritik gab es von Anfang an. Schiller, der Chefpathetiker par excellence, geißelt mit scharfen Worten die bloße Rührseligkeit von Stücken, die nur auf den schmelzenden Affekt zielen. Sie bewirken bloß Ausleerung des Tränensacks und eine wollüstige Erleichterung der Gefäße. Aber der Geist geht leer aus. Platon warnt vor der Tragödie. Er würde sie am liebsten verbieten lassen. Denn die Mobilisierung großer Gefühle ist gefährlich. Gefühle können sogar subversiv wirken, die Massen zur Revolution bewegen, die Sklaven zum Aufstand, die Armen zum Protest. Die Kulturwissenschaftlerin Professor Iris Dermann von der Humboldt-Universität Berlin beschäftigt sich damit, wie Pathos im Alltag wirkt. Auf der Bühne werden sozusagen Affekte mobilisiert, und zwar nicht nur bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, sondern auch unter den Zuschauern, und zwar in einer Intensität, dass der Zuschauer auch die Kontrolle, die Herrschaft, also die politische Herrschaft, die Selbstregierung sozusagen über seine Affekte verliert. Und das ist einer der Gründe, warum Platon in seiner Politeia die Tragödie insgesamt sozusagen verbieten will. Die Tragödie verleitet uns eigentlich dazu, auch im wirklichen Leben unseren Affekten nachzugehen. Wenn uns Kummer, Schmerz, heftige, widrige Umstände, wenn uns so etwas trifft, das schränkt eigentlich die Selbstregierung über die Affekte ein. Kontrollverlust über die eigenen Gefühle, Gefühlsüberschwang, Aufputschen, Aufwiegeln, all das kann die pathetische Rede bewirken. Bis hin zur Manipulation, zur Demagogie. Der totale Krieg ist also das Gebot der Stunde. Das Radikalste ist heute gerade radikal und das Totalste ist gerade total genug, um zum Siege zu führen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Die Sportpalastrede des NS-Propagandaministers Josef Goebbels am 18. Februar 1943. Führer, Sieg, Volk, Heimat. Im Text wimmelte es von pathetisch aufgeladenen Schlagwörtern. Sie entfalten eine durchschlagende Gewalt. Suggeriert werden sollte durch den Jubel der Masse die Zustimmung durch das Volk. In Wirklichkeit handelte es sich um geladene Gäste, ausschließlich Parteigänger. Da haben wir sozusagen die manipulierende, die instrumentelle Dimension. Da ist eben vor allen Dingen die Kunst der Rhetorik ein weiteres Feindbild von Platon. Also nicht nur die Künste, die auf künstliche Weise die Affekte regieren, manipulieren, hervortreiben, intensivieren, aber eben auch schwächen können, sondern es gibt eine eigene Kunst der Rede, deren Wirkkraft und Macht gerade darin besteht, die Affekte der Hörer in spezifischer Weise hervorzutreiben und zu lenken, verbunden mit einem bestimmten Redeziel, um sozusagen eine Meinungsbildung auch und gerade im affektiven Sinne herbeizuführen. Es stellt sich die Frage, ob Pathos in Deutschland nach 1945 überhaupt noch möglich ist. Ist dieses Verfahren der Rhetorik durch den Missbrauch im Nationalsozialismus als Propagandainstrument anrüchig geworden? Brauchen junge Menschen heute so etwas wie eine Pathos-Impfung, um zu erkennen, wie anfällig und manipulierbar sie durch den geschickten Einsatz der pathetischen Rede, des Films und der Bilder sind? Professor Markus Janka setzt sich für mehr rhetorische Bildung im Unterricht ein, gerade in Zeiten digitaler Medien. Wir finden weltweit sehr viele Formen demagogischer Rede. Und das muss jetzt heute nicht mehr die Volksrede sein, sondern das muss auch die über die digitalen und sozialen Medien vermittelte Rede sein, die sich in millionenfacher Weise multiplizieren kann, in Windeseile, was früher undenkbar war. Junge Menschen sollten durchschauen, wie ist Pathos gemacht und wie wirkt es? Ich würde also keine Emphase-Impfung empfehlen, aber eine Impfung gegen das Pathos, das ins Pathologische geht. Und Kriterien zu entwickeln, worin sich das eine vom anderen unterscheidet, das, glaube ich, ist heute eine wichtigere Aufgabe denn je bei der Vervielfältigung von medialen Möglichkeiten zur Verbreitung wie auch immer gearteter rhetorischer Botschaft. Wir werden sie jagen! Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen! Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD nach der Bundestagswahl am 24. September 2017. Fraglich, ob Phrasen wie diese von den Wählern als Pathos oder als hohles Pathos wahrgenommen werden. Fakt ist, gerade rechte oder Rechtsaußenparteien setzen wieder auf große Worte wie Vaterland oder Volk, während gemäßigte Politiker gerade in Deutschland in der Regel eine eher pathosarme Sprache sprechen. Meinungsmanipulation durch die Rede scheint hierzulande unter Propagandaverdacht zu stehen. Andererseits, so die These der Kulturwissenschaftlerin Iris Dehrmann, braucht auch die Demokratie mehr als nur ein solides Grundgesetz, damit sich die Bürger mit ihr identifizieren können. Demokratie braucht auch Emotionen. Für bestimmte historische Erzählungen und für ein bestimmtes Selbstverständnis von Kollektiven, von Gruppen, von Nationen, von größeren politischen Zusammenhängen braucht es sozusagen mehr als nur ein bürokratisches oder administratives Funktionieren. Also schon Durkheim in seiner Religionssoziologie hat sich die Frage gestellt, was ist das eigentlich, eine Fahne, eine Nationalhymne? Und er hatte die Idee, Gemeinschaft und Gesellschaft vor allen Dingen entsteht nicht durch Vertrag, sondern in einer bestimmten Erfahrung von Gemeinschaft. Die Nationalhymne oder auch die Fahne sind nichts anderes als Narrative, und Fahnen müssen eben dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit immer wieder wiederholbar machen. Yes, we can heal this nation. Yes, we can seize our future. And as we leave this great state with a new wind in our backs and we take this journey across this great country. Barack Obama am 20. Februar 2008 anlässlich der Präsidentschaftsvorwahlen. Amerikanische Politiker, fern jeglichen Pathosverdachts, benutzen große Gefühle schon immer, um Ideen wie Freiheit, Hoffnung und Demokratie gebührend in Szene zu setzen. Pathos-Experten wie Christian Schmidt warnen davor, das politische Pathos allein rechten und populistischen Parteien zu überlassen. Ich glaube, dass da wieder die Einsicht der antiken Rhetoriker ganz wichtig ist, dass es ein Mittel ist, was es gibt und was möglich ist, dass Menschen affektiv beeinflussbar sind und dass man deswegen nicht darauf verzichten kann und dass deswegen zum Beispiel auch die Linke in der Politik nicht darauf verzichten kann, große Geschichten zu erfinden und auch Gegenvisionen zu entwickeln. Ich glaube, dass eine reine Politik der nüchternen Sachlichkeit nie so ganz funktioniert. Und wenn man sich darauf bezieht, dann werden die anderen vermutlich die großen Emotionen auspacken. Ganz zaghaft, ganz dezent, mit einem sehr deutsch reduzierten Pathos hat Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommer 2015 die Gefühle der Bürger angesprochen. Tausende von Kriegsflüchtlingen standen vor deutschen Grenzen, verzweifelt, hungrig, erschöpft. In diesem Moment ließ Angela Merkel die Grenze öffnen und rechtfertigte diesen Akt mit einem sehr einfachen, menschlichen Satz. Die Chancen sind so viel größer als die Risiken. Wir müssen sie nur erkennen und nutzen. Und wer, wenn nicht wir, hätte die Kraft dazu? Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Sie hörten Pathos, wenn ein Gefühl wieder Mode wird. Ein Beitrag von Gabriele Knetsch. Es sprachen Irina Wanka, Heinz Peter und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Petra Herrmann. Ein Podcast von Radio Wissen.